Am 2. März, Tag der Baumpflanzung, suchte Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, die Revolutionsschule Mangyongdae auf und pflanzte mit den Schulkindern die Bäume an. Als er mit seiner Frau Ri Seol-ju in der Revolutionsschule eintraf, brachen die Schulkinder und die Lehrer der Schule, die die Bäume pflanzten, in Jubel aus. Er ging zu den Schulkindern, streichelte ihnen die Wange und fragte sie dabei mit dem Gefühl des leiblichen Vaters freundlich, wie alt sie sind, in welchem Schuljahr sie sind und ob sie beim Lernen und Organisationsleben gut sind. Er sagte wie folgt: Heute sei der bedeutsame Tag der Baumpflanzung, an dem Präsident Kim Il-sung die erste Fackel der Bewegung der Baumpflanzung angezündet habe. Aus Anlass dieses Tages habe er darüber nachgedacht, wo er die Bäume pflanzen solle. Da seien ihm die Gesichter der Schüler der Revolutionsschule Mangyongdae eingefallen, so sei er hergekommen. Die Schüler der Revolutionsschule Mangyongdae, die zu den Fortsetzern und Pfeilern der Revolution herangebildet werden, sollen auch bei der Baumpflanzung an der Spitze stehen. Die Lehrer sollen dafür sorgen, dass die Schulkinder mit dem außerordentlichen Bewusstsein, dass sie vor der Anpflanzung der Bäume zuerst ihr reines Gewissen und ihre patriotische Gesinnung pflanzen sollen und mit Willen dazu, als Wurzel und Dünger die grünen Wälder zu pflegen, für die Baumpflanzung ihre Aufrichtigkeit und Leidenschaft einsetzen. Erst wenn man von jung auf das Heimatland glühend liebe, könne man künftig aufrichtiger Patriot und Funktionär der Partei werden, der auf dem Posten, den ihm die Partei anvertraut habe, freiwillig die Taten für das Erstarken und Gedeihen des Vaterlandes leiste. Kim Jong-un betonte, die Bäume sollen im Einklang mit den wissenschaftlich-technischen Forderungen gepflanzt werden, um deren Überlebensrate zu sichern. Wichtig bei der Baumpflanzung sei nicht die Zahl der gepflanzten Bäume, sondern die der überlebten Bäume. So erklärte er den Schulkindern alles leicht verständlich und pflanzte persönlich mehrere Stunden lang die Bäume an, wobei er die Gruben aushob, das Wasser goss und die Erde stampfte. Unter seiner Leitung pflanzten die Schulkinder in gehobener Stimmung die Bäume an. Er überprüfte die Zustände der gepflanzten Bäume und meinte dabei: Alle hätten die Bäume schön gepflanzt. Wenn man als Erwachsener diesen Ort aufsuche, würde man sich bei der Betrachtung der hochgewachsenen Bäume an das Heute erinnern. Er blickte voller Freude auf das Panorama der Revolutionsschule Mangyongdae im üppigen Wald und sprach dabei: Es sei voll von Bäumen. Nun gäbe es keinen Platz mehr, die Bäume anzupflanzen. Die Schulkinder sollen nun an den Orten, einschließlich des Sonnenpalastes Kumsusan, die die unsterblichen Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il überliefern, die Bäume pflanzen. Man solle dafür sorgen, dass sie die moderne Baumschule der koreanischen Volksarmee Nummer 122 besichtigen und sich die Methode der wissenschaftlichen Baumpflanzung aneignen. Die Schulkinder, die von Wasser und Luft von Mangyongdae leben, sollen bei der Wiederherstellung der Wälder vorbildlich wirken. Danach stellte Kim Jong-un die Aufgaben, die als Richtschnur für die Bildungs- und Erziehungsarbeit und die Verwaltung der Revolutionsschule Mangyongdae gelten. Im Anschluss daran ließ er sich zusammen mit den Schulkindern der Revolutionsschule ein Erinnerungsfoto machen. Beim Besuch in der Revolutionsschule wurde Kim Jong-un von Pang Byung-soo und Kim Yong-soo begleitet.